Hallo und herzlich willkommen zur 149. Episode des Wechselzone-Podcasts. In der heutigen Interview-Episode habe ich die Tabea Lorch in Marburg besucht. Tabea ist eine Läuferin und Lauftrainerin mit der, wie ich finde, sehr interessanten Coaching-Plattform Laufen ganzheitlich. Und wir sprachen über das Konzept des Coachings. Und daraus hat sich ein sehr interessantes Gespräch entwickelt, bei dem wir sehr viel Spaß hatten, über die mentalen Aspekte des Laufens zu philosophieren, darüber, wie wir uns beim Laufen selbst finden und warum wir eigentlich laufen. Aber hört einfach selbst rein. Und damit viel Spaß mit dem Interview. Okay, dann würde ich einfach sagen, dass wir damit beginnen, dass du so ein bisschen ja, von dir erzählst, so ein bisschen von deinem läuferischen Background und wie du zum Laufen gekommen bist, wie lange du läufst. Ja, genau. Ich würde mal sagen, so seit 3 Jahren laufe ich wirklich ambitioniert und auch Wettkämpfe und habe da auch Spaß dran. Das hat aber bei mir eigentlich schon so angefangen, dass meine Eltern mir das ein bisschen mitgegeben haben. Also ich habe auch in meiner Kindheit und in meiner Jugend immer viel Ausdauersport betrieben. Mein Vater ist einmal die Woche mit seinem Kumpel laufen gewesen. Ich habe mir das irgendwann auch angeguckt oder abgeguckt, bin selber mal mitgelaufen, bin mit meiner Mutter viel Inliner gefahren, geschwommen. Also das war immer präsent. Und auch in der Jugend, also man hat immer mal so seine 5, 6, 7 Kilometer Läufe gemacht, auch mehrmals die Woche, aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe in meinem Leben nie was von einem Marathon gehört, bis vor ein paar Jahren. Okay. Also es ist total interessant. Ja, es war dann wirklich so, dass ich hier nach Marburg gezogen bin und dann auch meinen jetzigen Freund kennengelernt habe und mit ihm irgendwann so eine Doku geguckt habe über den Western States, also wo 5 Frauen werden da vorgestellt, die den Ah, okay, ja, ich kenne die Doku, ja. Life in a Day oder so. Ja, also genau. Eine super geile Doku. Und ich mir einfach nur gedacht habe, Alter, warum habe ich das nicht schon vorher gesehen? Also so cool und ich will das unbedingt auch machen. Ich hatte natürlich damals überhaupt keine Vorstellung von 100 Meilen. Also wusste einfach nur, da geht der Weg für mich hin. Also ich habe da gar nicht dran gezweifelt, dass ich sowas nicht schaffen könnte. Und das war für mich zum ersten Mal auch so eine schöne Erfahrung, weil ich auf einmal richtig, richtig Spaß an dem Sport hatte und es nicht nur so was war, ja, ich mache das halt, um irgendwie eine gute Figur zu haben oder welche Motivation man dann auch immer hat. Und so bin ich dann, ja, ich glaube Frühjahr 2017 war das, bin ich dann mit dem Laufen irgendwie warm geworden, bin immer mal gelaufen, habe dann im Sommer meinen ersten Halbmarathon gefinisht, in Marburg auch. Ja, und dann ging es irgendwie so los. Ne? Also den hatte ich dann so knapp unter 2 Stunden geschafft, wo ich mich echt gefreut habe und gar nicht gedacht habe, dass das geht. Und dann will man es wissen. Ne? Also dann war der nächste dann in Kassel, ein paar Wochen später sogar, dann unter 1,50. Okay. Und da waren die Sprünge halt auch da und ich habe irgendwie gemerkt, ey, das ist dein Ding. Also scheinbar hast du da ein Talent oder auch nicht. Aber das wollte ich einfach wissen, es hat mir unheimlich viel gegeben. Ja, und das war so das erste Laufjahr, kann man sagen, also 2017. Ich wusste dann natürlich auch schon, gut, ich fange jetzt mit dem Halbmarathon an, weil ich bin vernünftig, aber eigentlich, ja, so diese Ultras, das ist mir sofort schon so im Kopf rumgeschwirrt. Western State hat sich eingebrannt. Voll. Also, ja, bis heute irgendwie noch so. Aber man kommt ja immer ein bisschen näher an die Sache dran. Ja, und dann war eigentlich so das logische nächste Ziel, dass man mal einen Marathon versucht. Das habe ich dann ein Jahr später zum Halbmarathon, zu meinem ersten, dann auch in Marburg gemacht. Mhm. Es war ein komplettes Desaster. Okay. Also da bin ich dann auch so zum ersten Mal mit meinem Körper in Berührung gekommen, habe gemerkt, ein Knie kann wehtun und es kann auch sehr lange sehr wehtun. Das war keine schöne Erfahrung, dieser Marathon. Ich hatte mir so 3 Stunden 40 als Ziel gesetzt und bin dann in 4 Stunden 10, 4 Stunden 15 dann ins Ziel gekommen und die letzten 20 Kilometer nur noch in der 7er Pace irgendwie gestrichen. Ja, Aber ich wusste dann auch irgendwie, dass der Weg da nicht zu Ende ist. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, nie wieder Marathon, es ist ganz schlimm, sondern es war eher umgekehrt der Fall, dass ich dachte, ja, jetzt, du musst irgendwie deine Strategie ändern und dann versuchst du es nochmal. Und habe dann in Frankfurt einfach nochmal gesagt, ich probiere es nochmal. Der war dann ein paar Monate später und da hat es dann auch funktioniert. Also habe ich wirklich dann auch überlegt, okay, musst du wirklich so hohe Kilometerumfänge laufen? Wie hoch waren die Kilometerumfänge? Die waren für Marburg schon so bei 70, 80 Kilometern, okay. in den Peakwochen wirklich. Damals habe ich auch noch mehr oder weniger mit einem Trainingsplan gearbeitet. Der hat auch funktioniert, aber wie gesagt, dann war so 4 Wochen vorher fing das an, dass das Knie wehgetan hat und dann wurde es auch wieder besser und dann war es auch mal weg und während des Laufs fing es dann wieder ziemlich an und dann habe ich nach Marburg dann gesagt, okay, irgendwas musst du anders machen und habe dann die Kilometerumfänge ein bisschen runtergeschraubt, habe aber trotzdem meine langen Läufe gemacht, habe auch die Intervalle ein bisschen rausgenommen und dadurch hat das dann richtig gut funktioniert. Also da bin ich dann auch, habe ich dann meine 3,40, so okay. Knapp. Ich glaube, 3,41 cool. War es oder so, habe ich dann in Frankfurt geschafft. Und also der Einstieg war schon mal ganz gut in die Wettkampfszene sozusagen und überhaupt in das Laufen. Ja, und es war auch immer mit sehr viel Freude. Also gerade Frankfurt hat mir unheimlich viel Spaß gemacht auch, weil es war schon anstrengend natürlich und ich war auch am Ende wirklich fertig, aber man hat sich so vorgestellt, dass da wirklich auch noch was kommen kann, ja, also genau und eigentlich so mit dem Frankfurt-Marathon hat so eine Phase angefangen, wo ich wirklich so über den Dingen geschwebt bin, also irgendwie habe ich alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe und auch noch mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe. Ich bin dann im März, das genau in 2019 sogar schon, im März dann unter 1,40 gelaufen auf einen Halbmarathon, womit ich nie gerechnet hätte, wenn man mir das gesagt hätte. Und hatte dann auch wirklich so einen Höhenflug und beim Brüder Grimm-Lauf, weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ja, kennt man ja. Da habe ich auch irgendwie alle Zeiten, die ich mir mal so vorgenommen hatte, so im Grund und Boden gelaufen. Und ja. Hast du dir zu dem Zeitpunkt schon selbst die Pläne geschrieben? Genau, also seit Frankfurt hatte ich dann gesagt, ich mache es irgendwie selber. Also ich habe mir dann keine Pläne geschrieben, sondern ich habe mir einfach am Anfang der Woche überlegt, was jetzt irgendwie sinnvoll ist. Mhm. Und wenn ich, wenn ich ein Etappenrennen laufen will mit 2 Einheiten im Prinzip am Tag, dann muss ich natürlich auch 2 Einheiten irgendwo mal an einem Tag haben, habe ich mir dann gedacht. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also da habe ich einfach selber geguckt, was so für mich passt und wonach ich mich fühle. Okay, und die Kniebeschwerden, die hast du gut im Griff bekommen? Total, also die waren dann weg und wie gesagt, das war wirklich so ein Höhenflug, wo ich dachte, na, höher, schneller, weiter, alles ist super und jetzt geht's richtig los. Und 4 Wochen nach dem Brüder Grimm-Lauf hatte ich eine Leistenzerrung und habe mir die SG so blockiert und dann war 3 Monate gar nichts mit dem Laufen. Mhm. Und das war so ein Punkt, das war echt schmerzhaft, also für alles, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Das hatte dann aber auch damit zu tun, ich studiere Sport. Ich habe dann quasi in dem Oktober, wo auch der Marathon war, der Frankfurter, habe ich angefangen Sport zu studieren und musste dann im Rahmen des Sportstudiums eine Leichtathletikprüfung machen und habe das einfach komplett unterschätzt und bin dann nach dem Brüder Grimm-Lauf ziemlich schnell wieder auf die Hürden gegangen, bin dann Hürden gelaufen und dann war es halt rum. Und da war ich dann aber auch so, dass ich dachte, boah, du musst doch diese Prüfung jetzt irgendwie schaffen. Und dann, naja, du machst jetzt keine Hürden, dann machst du halt nur 100-Meter-Sprints. 100-Meter-Sprints gingen nicht mehr, aber dann kannst du ja wenigstens noch Speer werfen. Also ich habe halt immer noch irgendwie versucht, diese Prüfung da zu schaffen, bis dann irgendwie der Uniarzt gesagt hat, ey, mach's mal anders, es hat überhaupt keinen Wert. Und da habe ich es mir wirklich so reingelaufen und reingeworfen. Und also es war wirklich nicht so schön. Was mich dann in den Triathlon gebracht hat. Okay, ja, das war letztes Jahr, oder? Da hast du reingeschnuppert quasi? Ja, genau, das war letztes Jahr. Das war so ein bisschen mein Glück, dass im Frühjahr mich 2 Freundinnen gefragt hätten, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Triathlon mitzumachen. Der wäre dann im August gewesen und ich habe nur gefragt, ja, was muss man denn da laufen? Und meine Freundin meinte dann so, ja, bei der Olympischen musst du 10 Kilometer laufen. Ich dachte, okay, dann melde ich mich da an, alles andere wird schon irgendwie passen. Und ja, das war so eine typische Tabea-Aktion. Ich habe es dann auch geschafft, aber ich hatte bis dato auch noch nicht viel Erfahrung auf dem Fahrrad und schwimmen kannte ich auch nur halt durch das Unischwimmen, was mir auch super viel Spaß gemacht hat und was auch gut funktioniert hat und was ich dann auch beibehalten habe. Aber ja, also man hätte das klüger machen können, ich sag mal so. Aber es war so eine Aktion, ich hatte Spaß dabei, ich wollte das auch mit den Mädels machen und bin dann auch so relativ gut ins Ziel gekommen, muss man sagen. Schwimmen und Fahrradfahren war super, das lief. Das Laufen hinten raus nicht. Okay. Das hat mich richtig geärgert. Ich habe halt gedacht, naja gut, ich habe ja jetzt die Beschwerden. Ich hatte dann, wie gesagt, auch erstmal ein paar Wochen Pause gemacht und habe gar nichts gemacht, außer ein bisschen Yoga und so. Und bin dann ins Schwimmbad gegangen und als das dann funktioniert hat, bin ich wieder Radfahren gegangen. Und dann habe ich wirklich 3 Monate so, wenn ich 20 Kilometer in der Woche gelaufen bin, dann war das schon viel. Also habe wirklich so 1 bis 2 Läufe die Woche gemacht und wirklich ganz leicht und immer darauf geachtet, dass nichts wehtut und so und das wirklich bis zum Triathlon dann durchgezogen. Also, ja. Deswegen war wahrscheinlich die Laufleistung hinten raus auch nicht so gut, aber ich wusste ja auch, woher ich komme und ich habe mich in dem Moment einfach nur gefreut, dass es nur der Magen ist, der jetzt gerade ein bisschen rebelliert und nicht die Leiste. Das hat ja dann alles funktioniert. Und danach hatte ich mir dann nochmal 2 Wochen Pause dann auch genommen. Und dann war das auch echt wieder gut mit der Leiste. Das war dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung fürs Mentaltraining, weil da habe ich auch gut Unterstützung bekommen damals. Und habe da versucht, gerade beim Laufen sehr viel Druck auch rauszunehmen. Und man muss halt dazu sagen, dass 2019 geplant war, dass es das Jahr wird mit super vielen Marathons und auf jeden Fall einer Bestzeit auch ein Marathon. Und ich hatte mich für ein Taubertal angemeldet. Das wären dann 71 Kilometer gewesen, zwar auf flacher Strecke, aber ich hab ja diesen Traum vom Ultra. Und ich wollte unbedingt, dass 2019 das Jahr vom Ultra wird. Und dann musste ich relativ früh im Jahr schon feststellen, dass das auf gar keinen Fall funktionieren wird, weil es wirklich, also ich war halt verletzt, was will man denn großartig machen? Genau. Das öffnet dann aber quasi Tore für was Neues, ne? Und das ist dann in deinem Fall ein Triathlon gewesen wahrscheinlich, ne? So entwickelt sich das. Ich meine, davon kann ich ja auch Lieder singen, weil bei mir war es ja quasi letztes Jahr genauso. Eigentlich war die Saison anders geplant und unverhofft hatte ich mein Ultrajahr letztes Jahr, weil, was ich eigentlich gar nicht geplant habe. Aber aufgrund einer Verletzung hat sich alles so ergeben, dass ich dann halt mein komplettes Jahr umgeplant habe. Deshalb, ich meine, so eine Verletzung ist ja, klar, ich meine, einerseits, ne, ist das schon so ein bisschen ärgerlich, ne, und auch so ein bisschen für den Kopf, da muss man so ein bisschen mit arbeiten, aber auf der anderen Seite öffnet das einen andere Tore, ne, für was anderes, ne, weil das Schöne ist, so am Ausdauersport grundsätzlich, wenn man jetzt so ein bisschen schwimmen oder Radfahren mag, wenn du halt nicht laufen kannst, kannst du das machen, ja, genau. Kannst ein bisschen Radfahren oder kannst ein bisschen schwimmen, ne, und damit lässt sich auch was anfangen und hat einen positiven Effekt aufs Laufen. Ja. Also das habe ich auch auf jeden Fall gelernt in dem Jahr, dass man eigentlich auch nie sagen kann, oh, das ist jetzt total schlecht für meinen Sport oder für mich oder für meine Karriere, wie man es nennen will, oder total gut, weil beim Brüder Grimmlauf danach hätte ich gesagt, boah, das war jetzt so richtig der Türöffner und der Kick in die richtige Richtung. Ja, 4 Wochen später sitze ich da und denke, ich kann nie wieder laufen, so gefühlt. Und am Ende war es dann auch tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich wirklich viel mir überlegt habe, wo will ich eigentlich hin, was ist Laufen für mich, das hatte dann doch auch zur Folge, dass ich für mich den Marathon und den Ultra und alles dann so im September abgeschrieben hatte und gesagt habe, komm, du bist jung, es wird irgendwann anders nochmal die Gelegenheit geben und dann machst du es eben dann. Und habe dann nochmal angefangen, für einen anderen Lauf zu trainieren. Das war dann ein Traillauf und das war super, da habe ich dann auch gemerkt, also ich brauche auch schon Höhenmeter. Das kann man hier gut haben, ne? Ja, super. Also ich trainiere hier auch wirklich gerne. Auch immer noch, also auch wenn ich für flache Sachen trainiere, finde ich das super, auch einfach mal in den Wald gehen zu können. Genau, und hatte dann dort, also es war im Siebengebirge, so ein 26 Kilometer Lauf mit 1000 Höhenmetern. Und da weiß ich noch, dass ich da an der Startlinie stand und echt gedacht habe, boah, hoffentlich hält das mit der Leiste. Ich weiß nicht, weil das ist jetzt lang und ich weiß auch, wenn ich an der Startlinie stehe, dann mache ich nicht easy. Dann will ich auch wirklich schnell laufen und am Ende war das auch wirklich schnell und das war eine gute Sache und ich hatte so viel Spaß dabei und es war für mich ein ganz, ganz toller Lauf. Und für mich nochmal die Bestätigung, okay, dann war es nicht das Jahr vom Ultra, dann war es nicht das Jahr vom Marathon und was danach passiert ist, war so unheimlich befreiend und auch für mich total vielsagend und aussagekräftig, weil ich hatte diesen Gedanken so losgelassen und bin dann einfach gelaufen, wie ich Lust hatte, habe gedacht, ach, lässt das Jahr jetzt ausklingen und dann guckst du nächstes Jahr, was du machst. Und auf einmal hatte ich so den Gedanken, naja, aber es tut ja nichts weh und auf einmal kommen auch die langen Läufe wieder. Und dann war es wirklich ein schöner Dezembermorgen und ich wusste, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun und ich hatte mir so ein paar Tage vorher schon überlegt, naja, vielleicht kannst du ja auch einfach einen Marathon im Training laufen. Wenn du halt gerade keine Lust auf Wettkämpfe hast und auch keinen passenden Wettkampf mehr hast, naja, vielleicht. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir hilft es total, wenn ich mir so im Kopf Türen offen lasse und sage, du kannst es machen, musst aber nicht. Mhm. Und ich habe so meine Lieblings-20-Kilometer-Runde, die relativ flach ist. Ich habe gesagt, du läufst die 20 Kilometer, du nimmst aber genug Verpflegung mit, dass es für einen Marathon reicht, dann kannst du die Runde einfach nochmal laufen. Wenn du das Gefühl hast. Wir gucken mal. Ich wusste aber schon, als ich losgelaufen bin, dass ich es eigentlich schon schaffen will. Und so bin ich dann doch meinen Marathon gelaufen in dem Jahr. Und ich hatte auch irgendwann mal so die Idee, man könnte ja mal von Wetzlar nach Marburg laufen. Mhm. Das geht auf dem Elisabethpfad mit ein paar Höhenmetern. Und ich wollte das immer gerne mal ausprobieren. Das hatte ich mir letztes Jahr irgendwann mal überlegt. Und meine Beine waren auch nach dem Marathon, weil ich gesagt habe, ich mache den ganz, ganz langsam. Und also jetzt keine großartigen Sprünge jetzt hier mehr machen, sondern wirklich, wenn du Lust hast, die 42 Kilometer zu laufen, dann laufst du halt. Und deswegen war ich auch relativ schnell wieder regeneriert davon. Und dann war es so wirklich fast Jahresende und dann hatte ich noch mal rumgefragt, ob irgendjemand nicht Lust hat, mit mir diesen Lauf zu machen. Am Ende war es nur mein Freund und ich. Aber dann haben wir das halt einfach gemacht. Also es war auch, ja, naja, wenn das Wetter gut ist, wenn es regnet, machen wir es nicht. Das wäre total hirnrissig. Dann sind wir halt nach Wetzlar gefahren und haben überlegt, naja, schaffen wir es zurück, ja oder nein. Natürlich auch immer die Option gehabt, dass man theoretisch irgendwo hätte abgeholt werden können. Also meine Mutter wusste auch Bescheid, dass wir das machen. Die wäre sonst im Notfall nochmal irgendwo an irgendeinen Ort rangefahren und hätte uns dann eingesammelt und nach Marburg zurückgefahren. Wie viele Kilometer sind das? Das waren dann 50. 50, okay. Genau. Und natürlich aber auch total langsam. Also wir sind wirklich beim ersten Berg haben wir angefangen, dass wir wirklich langsam hoch sind oder gegangen sind auch, weil wir gewusst haben, wir haben jetzt nicht das Training. Du hast keinen Druck. Ja, genau. Und man hat auch überhaupt keinen Druck. Wir hatten ja den ganzen Tag Zeit. Ja, und haben wir geschafft. Und dann war das, also es war wirklich so fast Jahresende und ich dachte mir so, jo, du hast dir so einen Stress gemacht, dass du in diesem Jahr keinen Marathon mehr laufen kannst und keinen Ultra mehr laufen kannst und hier bist du jetzt und am Ende, welchen Unterschied macht's? Also ich habe mich dann wirklich gefragt, welchen Unterschied macht es jetzt? Außer, dass du wahrscheinlich irgendwie so weit über dich hinausgewachsen bist, dass du jetzt einfacher mal was loslassen kannst. Also wie du schon sagst, ne, man weiß ja nie, was mit einer Verletzung oder mit irgendeiner schlechten Erfahrung dann an guten Sachen auch rauskommt. Eben, ja, genau so ist es. Und ich find das cool, ne, was du gerade halt erzählt hast, so von wegen zum einen sich halt solche Sachen vorzunehmen, sich aber die Türen offen zu lassen, sich den Druck komplett da wegzunehmen. Ne? Ich meine, wieso denn auch? Ne? Also auch im Wettkampf ist es auch gar nicht verkehrt, sowas zu machen. Hört sich für mich auf jeden Fall sehr, sehr überlegt an und sehr gut an. Ich muss sagen, ich bin auf dich aufmerksam geworden mit der Veröffentlichung deiner Coaching-Plattform auf Instagram. Laufen ganzheitlich. Und ich fand dein Konzept, was jetzt zu deiner Erzählung sehr gut passt, fand ich auch sehr, sehr cool. Und das ist auch was mich persönlich auch sehr anspricht, was auch so meine Vorstellung vom Laufen ist. Die hat sich nämlich auch im Laufe der Jahre verändert. Also ich laufe schon seit über 20 Jahren und anfangs war ich natürlich auch sehr, sehr zeitenfixiert. Und das hat sich in den letzten Jahren komplett umgeändert. Und also das, was du erzählst, also das ist das, was ich jetzt so an Laufen so richtig cool finde. Ne? Also das Laufen hat ja viel mehr zu bieten, ne? Als jetzt irgendwie Zeiten. Ne? Und jetzt keine Ahnung, immer, was weiß ich, ein Zehner in unter 40 Minuten zu laufen oder was weiß ich. Es gibt viel mehr als das. Und von daher fand ich auch ganz cool, was du da darunter so als Konzept oder so einen kleinen Ausriss da geschrieben hast. Und Entschuldigung, und würde da halt gerne mehr erfahren dazu. Also das war ein kleiner Ausriss, ne? Und aber da kannst du gerne jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, genau. Also wie gesagt, es steht auch noch in den Kinderschuhen, muss man ja jetzt sagen. Also ich hab Leute, mit denen ich schon arbeite, und ich habe, wie gesagt, das Feedback, dass es auf jeden Fall gerne angenommen wird. Und wie du schon sagst, du fandest zum Beispiel die Posts interessant. Ich habe auch viele, viele Fragen bekommen oder bin in Gespräche dann mit Leuten eingestiegen, die wirklich mich dann darin bestärkt haben. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es dann jetzt auch einfach weiter und gucke, wohin es führt. Also mein Konzept versucht eigentlich so das, was ich jetzt an eigenen Erfahrungen gemacht habe in den letzten Jahren, aber eben auch die Erfahrungen, die andere gemacht haben. Also ich habe viele Gespräche geführt mit vielen Leuten, so ein bisschen unter einen Deckel zu fassen und trotz Trainingsplangestaltung einfach noch ein bisschen mehr auf die Person einzugehen. Und Lauf ganzheitlich ist natürlich ein Riesenbatzen erstmal. Also ganzheitlich kann ja alles bedeuten und soll es auch irgendwo, aber ich meine, ich bin eine kleine Person mit limitierten Möglichkeiten, deswegen habe ich das jetzt erstmal wirklich nur auf den mentalen Aspekt runtergebrochen und habe mir einfach drei große Bereiche gesetzt, wie ich einfach mit Leuten arbeiten möchte, abgesehen von der Trainingsplangestaltung. Und das ist eben zum ersten Mal, dass ich wissen will, wen ich vor mir habe. Und zwar nicht nur, das ist der Hans-Jürgen, 26 Jahre alt und möchte 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen, sondern was hat der für einen Alltag? Ist der aktiv? Ist der nicht aktiv? Ich habe beispielsweise einmal sehr kurz mit einem Trainer zusammengearbeitet, der mir kranke Trainingspläne geschrieben hat und ich habe ihn mehrmals darauf hingewiesen, dass ich doch Sport studiere und halt auch viermal die Woche sowieso noch intensiven Sport mache, und das ist einfach nicht angekommen. Also ich meine, das ist auch, glaube ich, das ist nicht die Regel von einem Trainer, so sollte niemand arbeiten, aber ich würde gerne noch mehr oder noch intensiver darauf eingehen, was die Leute für einen Alltag haben. Also sitzen die viel, sind die sowieso sehr aktiv? Jemand, der nebenher noch Volleyball spielt oder, weiß ich nicht, noch turnt oder so, der wird vielleicht keine 70, 80 Kilometer Wochen schaffen, auch wenn der für einen Marathon trainieren will. Das versuche ich alles mit einzubeziehen und da individuell herauszufinden, wie viel geht da eigentlich noch. Also ein bisschen weg vielleicht auch von einem hohen Kilometerumfang, sondern eher gucken, ganz individuell, wie können wir das anpassen auf den vielleicht sehr aktiven Lebensstil oder gar nicht so aktiven Lebensstil. Das ist das eine, aber ich möchte eben auch wissen, wie es den Leuten geht. Es gibt eben verschiedene Typen. Es gibt Leute, die sind super geil auf Wettkämpfe und können Trainingspläne einfach so verfolgen, ohne das großartig zu hinterfragen. Aber ich möchte eigentlich auch gerne wissen, wenn Leute vielleicht auch depressive Phasen haben und vielleicht durchs Laufen irgendwas ausgleichen, weil auch solche Leute gibt es, auch solche Leute habe ich in meinem Coaching. Also ich ersetze keinen Therapeuten, auf gar keinen Fall, das möchte ich hiermit nicht sagen. oder ganz deutlich sagen, dass das nicht so ist, aber ich sehe mich als Trainer schon in der Position, dass ich sowas wissen muss, um einfach zu intervenieren, wenn ich merke, da, das passt gerade irgendwie nicht. Mhm. Also da versucht gerade jemand, irgendwas über das Training auszugleichen, was er vielleicht anders mal lösen sollte. So. Also das ist der erste ganz große Punkt, dass ich wirklich erstmal gucken möchte, wer steht da vor mir und dann anfange, einen Trainingsplan zu gestalten. Mhm. Der zweite und der dritte Punkt, die bedingen sich. Das ist einmal, wo wir jetzt gerade schon drüber geredet haben, den Druck rausnehmen und zwar so weit es irgendwie geht. Das heißt jetzt nicht, dass alles nur noch Ringelpiez mit Anfassen ist und wir gar nicht mehr über Leistung sprechen. Also ich finde, man kann auch wirklich gute Leistungen bringen, ohne sich unter Druck zu setzen. Es gibt Leute, die können das auch deutlich besser, wenn sie sich den Druck rausnehmen. Es gibt aber auch Leute, die überhaupt nicht ins Laufen kommen, weil sie sich so einen Druck machen. Und deswegen versuche ich einfach mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, herauszufinden, wenn du Druck und Stress mit einem Trainingsplan hast, woran liegt das? Was können wir daran ändern? Und ich bin auch wirklich ein Fan davon, wenn man wirklich mal eine Einheit schieben muss oder rausnehmen muss, weil es einfach gerade nicht geht, dann lieber das machen und ein bisschen selbstliebender mit sich selbst. Das sollte natürlich nicht dreimal die Woche über mehrere Wochen passieren, ja. Absolut nicht, aber man kann ja alles anpassen, ja, und man muss ja nur drüber reden. Und meistens bringt dieses drüber reden, nimmt das schon so viel Druck raus, dass man es dann am Ende doch irgendwie auf die Reihe kriegt. Ne? Genau, und dann damit ziemlich eng verwoben ist der dritte große Punkt, der einfach heißt, wieder in seinen Körper zurückzukommen und wieder auf seinen Körper zu hören, weil das ist leider was viele, viele Sportler verlernen im Laufe ihrer Karriere. Passiert, also höre ich immer wieder gegen mir selber so. Ich habe super häufig gehört von Sportlern, ja, Laufen muss wehtun und was vom Laufen kommt, das geht vom Laufen. Ich meine, das sind alles nur so dahergesagte... No pain, no gain. Genau, zu einem bestimmten Punkt stimmt das. Ja, ich möchte, wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie alle im Klatschkreis sitzen und uns den Rücken streichen. Also so nicht, aber ich meine, was ist das denn, wenn ich seit 2 Wochen merke, dass mein Knie wehtut und ich aber den Marathon unbedingt schaffen will und dann trotzdem 30 Kilometer laufen gehe, nur um danach festzustellen, dass ich jetzt gar nicht mehr laufen kann. Also irgendwas läuft ja dann grundsätzlich falsch. Mhm. Aber wenn ich da jetzt dazwischen eingreifen kann, also das setzt aber voraus, dass du mit Athleten arbeitest, die auch wirklich kommunizieren. Voll. Ja. Ne, weil das Problem, also was heißt Problem, also in meinem Coaching ist es oft so, also ich habe Athleten, mit denen kommuniziere ich sehr viel, jeden Tag, und dann habe ich wiederum Athleten, mit denen kommuniziere ich wirklich nur einmal die Woche, weil es aber auch so von den Athleten gewünscht ist, ne, also die haben da halt eine ganz andere Vorstellung, ganz andere Ziele, und das ist dann aber auch für mich okay, ne, was ich dann halt aber auch sage, ist, dass wir viel mehr aus dem Plan rausholen können oder überhaupt aus dem Athleten. Mhm. Ne? Es genügt denn aber. Ja. Ne? Und von daher, das, was du halt anbietest, setzt natürlich voraus, dass derjenige wirklich auch dazu da motiviert ist, da wirklich sich mitzuteilen, regelmäßig zu kommunizieren, weil ohne das funktioniert das Ganze nicht. Genau, also es ist auf jeden Fall eine Nische. Mhm. Es ist mit Sicherheit nicht für jeden was. Es ist aber für die Leute was, die vielleicht auch schon so in sich merken, also irgendwie brauche ich mehr als nur einen Trainingsplan. Irgendwie muss ich mich vielleicht auch mitteilen. Das setzt voraus, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte mich von dir coachen lassen, setzt das voraus, dass er bereit ist, weil, also das ist halt eben meine Erfahrung, dass viele einfach auch jetzt nicht so den Sinn dafür haben und auch nicht, vielleicht nicht die Zeit, Ich habe Athleten, die sagen, weißt du, ich komme zu dir, weil ich einfach so den Stress, mir einen Trainingplan selber schreiben zu müssen, weghaben will. Mhm. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Und wenn du schon sowas hörst, dann weißt du, dass da kommt halt nur quasi so das Nötigste. Das Schöne ist, dass das bei dem einen oder anderen sich aber im Laufe des Coachings verändert, weil oder der Zusammenarbeit verändert, weil wenn du als Coach da ja des Öfteren nachfragst und weißt du, sich erkundigst oder ne und so weiter, dann kommt auch öfter, ja, anfangs vielleicht zögerlich, aber später kommt dann immer öfter die Rückmeldung. Wie gesagt, ist halt auch Ausnahme von der Regel, ja. Aber passiert auch. Ne, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, bei deinen Athleten halt der Fall, dass sie von Anfang an wissen, okay, wir müssen jetzt hier wirklich eng miteinander arbeiten, das heißt ja. Kommunizieren, weil ich meine, für mein Coaching steht das eigentlich auch an der ersten Stelle, die Kommunikation, also das werde ich nicht müde zu betonen, ohne das kannst du keinen individuellen Plan schreiben, wenn ich nicht weiß, ich meine, die Zahlen alleine sagen mir nichts. Oder sagen wir nur die Hälfte. Mhm. Ne? Wenn du jetzt, weißt, was ich, einen Trainingslauf hattest, bei dem du 5x 1000 Meter im, keine Ahnung, Vierer Schnitt gelaufen bist, ist das nur die Hälfte. Ne? Ich möchte wissen, wie du dich dabei gefühlt hast. Ich möchte wissen, war das wirklich irgendwo schon am Limit oder war da wirklich noch Potenzial für mehr? Ne? Weil, wie ging es dir damit? Ne? Und so weiter und so fort. Das sind alles halt so Faktoren, ne, die muss der Athlet bei dir mitbringen. Genau, also muss er halt wirklich. Und das ist das, was ich eben meinte. Ne? Also es ist halt eine Nische, aber die Leute kommen natürlich, weil sie genau das noch dazu haben wollen. Mhm. Also das, was bei dir vielleicht im Laufe der Zeit passiert, ja, das setze ich voraus, das stimmt. Und ich setze auch eine gewisse Ehrlichkeit voraus. Ja, das muss, also, das muss sein, ja. Und eben auch, dass man nochmal, ja, also ich meine, man muss nicht jede Trainingseinheit jetzt bis zum Erbrechen reflektieren, ob die jetzt gut war oder nicht, aber ich glaube, also ich weiß, dass meine Athleten bei mir sind, weil sie entweder mit ihrem Körper nicht wirklich in Kommunikation treten können und da vielleicht noch so ein Medium brauchen, die nochmal die richtigen Fragen stellt an der richtigen Stelle oder eben gerne trainieren wollen, aber sich so einen Druck machen. Bestes Beispiel, ich habe jetzt erst eine reingekriegt, eine unfassbar gute Sportlerin, wirklich, hat letztes Jahr also richtig bombastische Zeiten abgerissen auf dem Rad und auch beim Laufen. Und sitzt jetzt vor mir und sagt, ich bin so unsportlich und ich mache überhaupt nichts mehr und ich komme gar nicht ins Training. Und wir reden wirklich eine halbe Stunde und versuchen das irgendwie rauszukriegen, weil sie die ganze Zeit sagt, Uni ist so viel und ich schaff's einfach nicht und ich weiß, es stimmt gar nicht. Also ich weiß, dass sie es schaffen könnte, wenn sie will. Und dass das so ein vorgeschobener Grund ist. Mhm. Und am Ende merken wir, ja, sie sieht gerade nur diesen riesen Berg, diese perfekte Sportlerin, die sie im letzten Jahr war, und sie hat einfach das Gefühl, dass durch die Pause, die sie sich jetzt genommen hat im Winter, die auch absolut richtig war und die auch jetzt keine unsportliche Pause war, also sie ist trotzdem auch laufen gewesen und alles, ne? Aber dass sie das komplett davon abhält, jetzt überhaupt irgendwas zu machen, weil sie denkt, sie kommt nicht mehr rein. Mhm. Und das sind Leute, die kommen zu mir, weil so Gedankengänge kann ich sehr gut verstehen und kann ich auch sehr gut hinterfragen. Und da finden wir Lösungen und da finden wir Ansätze, wie wir da es daraus schaffen, zu sagen, okay, und jetzt fangen wir aber wieder an. Und wir gucken uns jetzt mal nicht diese perfekte Sportlerin an, sondern gehen mal davon aus, dass die jetzt vor mir sitzt, weil du bist ja nicht unsportlich geworden über ein paar Monate, also das braucht mir ja niemand erzählen. Ich versuche quasi so ein bisschen die Leute in meinen Training zu holen über die mentale Komponente. Ich habe tatsächlich auch zu früheren Zeiten, also als ich das Coaching noch nicht angeboten habe, aber immer viele Leute, gerade auch im Sportstudium gehabt, die mich gefragt haben, ey, ich will ja auch so gern laufen, aber ich weiß nicht wie und ich mache mir so viel Druck. Also auch das sind Leute, die ich gerne unterstütze. Ja, ich weiß nicht, wie ich überhaupt anfangen soll. Mhm. Und man merkt ja auch, dass es ja von der Leistungsspanne total variabel, ne? Also es kann der Laufanfänger sein, der nicht weiß, wie er anfangen soll. Es kann aber genauso gut die Sportlerin sein, die eigentlich schon auf einem sehr hohen Niveau trainiert, wo man fast sagt, er könnte Leistungsbereich sein, die einfach nicht mehr in den Tritt reinkommt, aus irgendeinem Grund. Und das sind mentale Prozesse, die da meistens abspielen. Ja, definitiv. Ne? Definitiv, ja. Ja, genau. Also es geht, wie gesagt, nicht nur darum, jetzt hier keine, also wir wollen auch Bestzeiten erzielen. Ja? Also das funktioniert auch meiner Meinung nach. Aber wie du schon sagst, du bist ja auch in der Kommunikation mit deinen Athleten. Ja. Es ist interessant, gerade in Bezug auf die Athletin, die letztes Jahr ne, so ein richtig gutes Jahr hatte, da jetzt irgendwie Angst hat, jetzt irgendwie in Anführungsstrichen Angst, da jetzt wieder damit zu starten, weil ich glaube, die Erwartungen ne, übersteigen da so ein bisschen, ne, so steigen ihr über den Kopf. Was ich mir da mal immer so denke, ist, und das macht so ein bisschen so das Laufen aus, ne, so die Vorstellung, die wir von Laufen haben. Ne, also das ist ja auch so der Punkt, an dem wir, ich sage jetzt grundsätzlich wir, ne, alle, die jetzt irgendwie laufen, scheitern oder wachsen, ist die Vorstellung. Ne? Also ich meine, das kann ja in beide Richtungen gehen. Ne? Also die Vorstellung, das ist ja auch das, was uns motiviert, ne? Die Ziele, die wir uns da vorstellen, was bedeutet Laufen für uns überhaupt? Ne? Ja. Auf der anderen Seite aber auch die Sucht, ne? Also ich glaube, jeder von uns wurde schon mal gefragt, bist du laufsüchtig? Ne? Oder, genau. Oder man fragt sie selbst, habe ich da jetzt irgendwie so einen Laufzwang? Mhm. Ne? Weil ich glaube, das geht jedem so, dass irgendjemand sagt, ach, eigentlich musste ich laufen gehen, aber packe ich das noch? Ich habe noch das und das und das. Ja. So, dieses Zwanghafte ist da auch schon irgendwo mit drin. Hat aber mit Laufen im Endeffekt nichts zu tun. Ja. Das hat alles nur mit unserer Vorstellung zu tun. Ne? Und, genau, und es ist so viel im Kopf. Also, ja. Ne? Also es ist einfach so die Vorstellung, die wir von dem Laufen haben und von den Zielen, die wir haben und von den Ängsten, die wir haben. Und das ist, das ist gerade auch mit dem Beispiel, da musste ich jetzt so gerade dran denken, deshalb habe ich es erwähnt, weil das ist so, man hat so eine Vorstellung dann von sich, hey, ich habe letztes Jahr so tolle Sachen geleistet, das wird mir dieses Jahr nicht gelingen. Ja. Ne? Und da dem Athleten mal die Tür zu öffnen, ne? Weil was spricht dagegen, warum es zu versuchen? Ja. Und warum, ne? Soll es nicht nochmal? Und warum soll es nicht nochmal gelingen? Also gerade in Ihrem Fall ist es so, die ist jetzt 20 oder 21. Okay, also ganz am Anfang. Und da muss man auch einfach mal ganz logisch dran gehen und sagen, du weißt schon, dass gerade im Ausdauersport du ganz am Anfang bist und also auch einfach mal ein bisschen Logik reinbringen. Und was du sagst mit der Motivation, das ist auch ein Riesenpunkt, das muss sich meiner Meinung nach auch jeder Läufer mal fragen. Wenn diese ganzen Zeiten und die ganzen Wettkämpfe mal wegfallen, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Weil am Ende sind Marathon, ja, ist nicht mehr als 42 Kilometer und da kann ich versuchen, da immer wieder eine neue Zeit aufzustellen. Das macht mit Sicherheit total viel Spaß und das soll es auch. Aber wenn das zum Zwang wird, in Anführungsstrichen, oder Stress bereitet oder einen Druck aufbaut, dann sollte man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Definitiv. Und sich überlegen, warum habe ich da gerade keinen Spaß mehr dran. Ich meine, die wenigsten von uns verdienen mit dem Laufen ihr Geld. Die wenigsten kommen in den Bereich, dass sie wirklich sagen, das ist jetzt auf einem Leistungsniveau und dann muss ich dann eben auch mal einen Wettkampf laufen, wenn ich eigentlich mich gar nicht danach fühle. Da sind wir alle nicht. Ja, definitiv ist das so. Und weißt du, das ist ja auch so ein bisschen so diese Verliebtheit in die Zahlen. Ne? Wir sind einfach in bestimmte Zahlen verliebt. Ne? So Sub-3-Marathon oder Sub-4-Marathon oder 10 Kilometer oder 1 Kilometer im Viererschnitt laufen, ne? Ja. Beim Training. Das hat alles irgendwie auch irgendwo so mit Zahlen. Wir verbinden so viel mit bestimmten Zahlen, ne? Die wir dann irgendwo erreichen wollen. Ne? Also wie du sagst, aber was ist, wenn wir das nicht haben? Ja. Ich meine, wer von uns stellt sich schon mal die Frage, ne? Was, und das finde ich auch so cool, jetzt an dir, dass du das sagst, weil du bist auch relativ junge Athletin und da schon so darüber nachzudenken, ist schon, finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Weil das ist so selbstverständlich, ne, dass keiner mehr hinterfragt. Ne? Ja. So dieses ständig auf die Uhr glotzen. Na, ich meine, wer von uns läuft ohne Uhr? Wer kann das? Also ich habe noch die Zeiten erlebt, wo, also als ich angefangen habe zu laufen, dann war es ohne Uhr und das war echt die beste Zeit. Also wirklich, da hatte ich richtig viel Spaß. Ja. Da komme ich jetzt wieder so ein bisschen hin. Ne? Also das ist was, was mir auch wirklich wichtig ist. Das meine ich auch damit, dass Laufen viel mehr zu bieten hat, ne? Als jetzt irgendwie ja, die üblichen Wettkämpfe, die man macht. Ne? Und das, ja. Und ich meine, ich bin davon ja auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Ja? Also ich sitze ja jetzt nicht hier und sage, hey Leute, macht euch nichts aus Zahlen, das ist alles total... Ist keine. Nee, das ist niemand, aber es gibt ein großes Aber, ja. Was machst du, wenn du es halt nicht erreichst? Und ist es wirklich das Allerwichtigste, was du erreichen möchtest? Und ich glaube, wenn man sich die Frage beantwortet, dann hat man auf einmal auch nicht mehr die Angst davor, es nicht zu schaffen. Genau. Ich glaube, was auch viele Leute als riesengroße Blockade haben, ist, ich weiß nicht, soll ich jetzt wirklich mir die, keine Ahnung, 1,40 auf einen Halbmarathon zutrauen? Weil was passiert, wenn, ich kann das nicht laut aussprechen, weil dann laufe ich nur eine 1,41 und das ist natürlich eine total schlechte Zeit. Das ist total eine komplette weit weg Niederlage. Von 1,39,59, ja. Offensichtlich. Ja, man muss sich das mal so ein bisschen auch ja, natürlich sagen, weil es ist ja wirklich auch... Man muss es auch laut aussprechen, ja. Definitiv aber, ist das... Aber möglich. Wenn ich wirklich mir die Angst davor mal nehme und das auch mal sage, hey, ich habe vor, eine 1,39 zu laufen, ich glaube, dass die Leute, die das machen, eher die 1,39 laufen, weil sie nicht so viel Angst vor diesem Versagen haben, als die Leute, die sagen, eigentlich würde ich gerne, aber ich sage jetzt mal auf Instagram erstmal, dass ich 1,50 ja. Weil dann kann ich ja auf jeden Fall sagen, so, wenn es nichts wird mit der 1,40, dass ich ja, ne? Also so, ich überspitze es jetzt, aber, ja, es aber ist ja leider das, wirklich. Das ist die Realität, das ist tatsächlich so. Und wo du gerade jetzt auch soziale Medien ansprichst, Instagram und auch Strava, ich meine, ganz ehrlich, wenn man im Wettkampf ist, beziehungsweise sich irgendeine Zeit vornimmt, ne? Dann ist auch Strava gehört zu den Medien, die einen wirklich Angst einjagen können. Wie ja. sieht das später auf Strava aus, wenn ich die Zeit nicht schaffe? Ja. Und das ist halt auch so ein Hämmer, ne? Neben halt der Uhr, neben ne? so ein paar anderen Sachen ist auch, die Leute, die geben das halt nicht gern zu. Ich meine, Strava an sich ist ja cool, aber die hat ja auch die andere Seite. Ne? Es ist alles super öffentlich. Alles, was du machst, du läufst durchs Ziel und deine Uhr lädt das sofort auf Strava hoch. Da bist du noch nicht geduscht und umgezogen. Dann ist das schon öffentlich für jeden, was du gerade gemacht hast. Und das kann schon, sag ich mal, gerade für Neulinge, gerade für diejenigen, die noch nicht so Erfahrung haben, ist das auch eine Sache, die, über die man sprechen muss, weil das kann wirklich sehr, sehr hemmen. Ja, wenn man jetzt auch sieht, was in der Timeline, was Leute da für verrückte Sachen machen, das kann wirklich einen wirklich so klein erscheinen lassen. Man folgt ja dann auch meistens den Leuten, die man irgendwie hat, zu denen man so ein bisschen aufschaut zumindest. Ja. Und also, wie gesagt, ich kenne Leute, die haben Strava nicht mehr, weil sie halt in einer 7er-Pace da rumlaufen und alle in ihrem Umfeld eine 5,30 laufen und deswegen fühlen sie sich total schlecht. Also du musst für diese sozialen Medien, musst du echt richtig Haare auf den Zähnen haben und irgendwie echt selbstbewusst sein. Also ich glaube, das hatte man vor 20 Jahren nicht, das Problem. Nee, überhaupt nicht. Und da kommt nämlich jetzt genau, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet, aber es ist mir eben auch so eine Herzensangelegenheit, dass man so Zahlen hinterherhechtet, ne? Und dann sei es nur, dass da jetzt keine 6er-Pace stehen darf bei meinem langsamen Dauerlauf, weil sonst denken die Leute ja, ich bin total langsam, wenn ich 35 Kilometer nur in einer 6,10 laufe. Also ich übertreibe, es ist total hirnrissig meiner Meinung nach, aber ich kenne auch diese Gedankengänge. Ja, also man, in irgendeiner Weise hat man das ja schon mal gedacht. Und dadurch auf einmal so die Verbindung zu seinem Körper verliert. Und das finde ich so schade und so unnütz. Und da muss man wirklich auch mal drüber reden, weil man kann nicht mit Schmerzen noch irgendwie trotzdem eine Trainingswoche durchziehen. Also es geht vor allem trotzdem immer darum, ne, dass ich auch irgendwann unterscheiden kann, was ist Schmerz, der irgendwie vielleicht zu einem Ultra dazugehört, so auf den letzten 10 Kilometern, je nachdem wie lang das Ding ist, auch auf den letzten 20, 30 und man weiß, ich stehe morgen auf und dann ist es nur noch halb so schlimm und in 3 Tagen habe ich keine Schmerzen mehr. Oder ich laufe mir jetzt gerade richtig was rein. Also was bei mir zum Beispiel so der Fall war, so der erste Marathon, hatte ich ja eben schon erzählt, der lief ja nicht so, wie ich das wollte. Und das hatte eben genau das, das war genau auf dieser Grundlage geschaffen eben, dass ich dachte, ich will ja diesen Marathon schaffen und dafür muss ich die Langläufe machen. Dann mache ich die eben auch mit Knieschmerzen, weil so, mit so ein bisschen Schmerzen geht es ja schon. Und auf der einen Seite, und das ist so gefährlich meiner Meinung nach, man fängt so an mit dem Laufen und man fühlt sich so unheimlich stark. Und also bei mir war es zumindest so, ich habe mich so stark gefühlt, ich habe mich so wohl in meinem Körper gefühlt wie noch nie zuvor. Ich wusste, ich kann das, ich hatte ein richtig gutes Selbstwertgefühl und meiner Meinung nach alles oder vieles geschuldet dem Laufen. Und hatte auf der einen Seite so ein tolles Körpergefühl und auf der anderen Seite war ich so weit weg von meinem Körper wie noch nie zuvor. Weil wenn der nicht funktioniert hat, ja, also es war irgendwie nur ein Gegenstand, mit dem ich arbeiten muss, also mit dem mein Kopf arbeiten muss, und wenn der jetzt nicht funktioniert, dann kriege ich die Krise, ja, dann kriege ich schon wieder Stress, da sind wir schon wieder beim Druck, warum tut das jetzt gerade weh? Und deswegen ist das auch so wichtig zu verstehen, Schmerzen haben auch ihre Daseinsberechtigung, die stehen häufig für was. Also meistens stehen sie für irgendwas und wenn es für eine Überlastung ist. Und dann muss man da eben auch mal hinhören. Und dann muss man das eben, also ich finde, man sollte das immer auch mit seinem Coach besprechen. Egal, ob das sofern man einen hat. Genau, sofern man einen hat oder halt jemanden, der sich ein bisschen auskennt. Wie gesagt, es gibt ja so Sachen, Shinsplits zum Beispiel. Mhm. Das war bei mir so eine Babykrankheit, die hat mich nie wirklich belastet. Das war so in den ersten Wochen, hatte ich immer so ein bisschen Schienbein und dann war das weg. Okay. Ich glaube, so ein paar Sachen gehören einfach dazu, aber alles, was jetzt langwierig ist und wirklich wehtut, wirklich mal hinhören, mal gucken, was kann ich machen, gibt es vielleicht Übungen, die ich machen kann, steckt vielleicht auch was ganz anderes dahinter. Häufig ist es die mentale Komponente, die irgendwo blockiert und deswegen haben wir Schmerzen, da lässt der Körper einen Schmerz auch nicht los. Da bin ich auch der Meinung, dass das absolut so ist. Ich finde, das bedingt sich. Ne? Auf der einen Seite muss ich wieder lernen, in meinem Körper zu sein, mit meinem Körper zu arbeiten und ihn nicht als funktionierendes Etwas zu sehen, auf das ich sauer sein kann, wenn es dann doch mal nicht funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Und auf der anderen Seite, und genau dadurch, ne, dass ich eben so selbstliebend bin und sage, dann mache ich jetzt diesen Einlauf vielleicht mal nicht, um dann mit 2, 3 Ruhetagen wieder gut einsteigen zu können, dadurch nehme ich dann ja den Druck raus. Also das umfasst, glaube ich, ganz gut das, was ich auf jeden Fall immer mitgeben will. Druck rausnehmen, Körper, auf den Körper hören und ja, wenn der Körper irgendwas sagt, dann auch kommunizieren. Dann genau, hinhören. Ne? Weil der sagt es ja nicht ohne Grund. Ja. Ne? Ja, genau, alles hat seinen Grund. Nein, genau richtig. Also sehe ich komplett genauso. Und das ist, wenn ich das vielleicht gerade noch sagen darf, das ist halt auch sowas, was mich am Anfang sehr auch in der Läuferszene, nicht an allen, aber du hast immer, wie gesagt, Leute, die das als normal empfinden. Die gehen jeden Lauf raus und haben irgendwo Schmerzen. Da hast du manchmal das Gefühl, die brauchen das auch irgendwie, dass sie irgendwie dir schon wieder erzählen können, dass der große Zeh links wehtut und irgendwie das Ohrläppchen auch nicht so ganz mitspielt. Ja, aber ich hatte zum Beispiel auch so eine Erfahrung, als ich dann eben auch die Leichtathletikprüfung absagen musste und halt wirklich, das war so einer der Tage, wo es mir auch richtig schlecht ging, also auch psychisch schlecht, weil ich wusste, ich kann die Prüfung nicht machen und ja, mein Studium wird jetzt noch 3 Jahre länger dauern, weil ich diese Prüfung nicht mache, natürlich. Man kennt's ja. Und ich bin unterwegs und dann fragt mich auf einmal, ja, Tabea, warum läufst denn du nicht? Ist das so, ja, ich habe eine Leistenzerrung und ISG-Blockade und Prof sagt, ich soll nicht laufen. Hä? Ja, ich verstehe nicht, warum du jetzt nicht läufst. Also ich habe in der Leiste jedes Band abgerissen und trotzdem laufe ich noch Marathons und so. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, was sind denn für Leute unterwegs? Mhm. Und ich glaube, wir wissen eigentlich alle, wie es funktioniert. Und wir wissen auch alle, dass wir unseren Körper gut behandeln sollten und ein bisschen mehr Selbstliebe praktizieren sollten, und zwar jeden Tag. Aber so Leute machen es dir nicht einfach. Weil ich weiß, natürlich habe ich gedacht, was stimmt mit dem nicht? Das war so mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke war es, bin ich wirklich so eine Memme, dass ich jetzt nicht laufe? Na, weil du willst ja laufen. Also es geht ja gar nicht darum, dass du es nicht willst. Es bewirkt auf jeden Fall was bei dir, ne? Auch wenn man sowas hört, definitiv. Ich denke mir, bei so Leuten ist das entweder wollen die was, die wollen sich und anderem irgendwie was beweisen, wollen irgendwie irgendwas nicht verpassen, wollen unbedingt dazugehören. Ne? Das sind alles so diese... Ja, so diese Faktoren, die irgendwie so von außen immer da so auf einen einwirken. Aber so ein bisschen, wenn man, das ist auch so das, was man sich jetzt mit den Jahren antrainieren muss, so ein bisschen Selbstwertgefühl, nur einfach zu wissen, okay, also du kannst mir erzählen, was du willst, ne? Ich weiß ja, wie mein Körper funktioniert und geht gerade mal da rein, da raus. Also, Und ja, das kannst du übertragen auf alles. Das kannst du auch übertragen, wenn ich meinen Feed durchscrolle bei Strava und dann schon wieder sehe, dass da jemand schon wieder einen 50-Kilometer-Lauf gelaufen ist und ich komme überhaupt nicht aus dem Quark, weil, ne, aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich sowieso auch ein Fan davon bin, dass man Strava in so Momenten auch einfach mal irgendwie zur Seite legt. Ja, klar, also wenn man weiß, dass das eine irgendwie so negativ da jetzt irgendwie beeinflusst oder berührt, dann definitiv, ja. Ne? Also dafür müsste man sich, man sollte sich da auch schon so ein bisschen selbst schon kennen, um zu wissen, ob man damit umgehen kann oder nicht, ne? In so Situationen, weil klar, das ist das, was wir eigentlich so die ganze Zeit sagen, ne? Das hat alles positive Seiten, ne, so Strava und auch die neuesten GPS-Uhren, die wir tragen, das ist alles super toll, aber das hat auch Nachteile. Ja. Ne, weil, und da sind wir wieder beim Körpergefühl, wenn du wirklich wie ein Roboter sich nur nach der Uhr richtest und nur wirklich, egal was, du hast jetzt die und die Pace zu laufen und übersiehst da irgendwie Körpersignale und achtest überhupt nicht drauf, dann ist das komplett an der Sache vorbei. Ja, ne? Und ja, dadurch, dass du eben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Selbstliebe zeigst, vermeidest du ja auch Schlimmeres. Genau. Also man weiß ja am Ende auch nie, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel erstmal 50, 60 bin und ich bin vielleicht wirklich mal durch so Schienbeinkante oder irgendwas einfach durchgelaufen, hab's total wegignoriert. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, am Ende fliegt's mir hinten raus komplett um die Ohren, weil ich dann einmal unvernünftig war. Und wenn ich doch frühzeitig erkenne, hier ist jetzt gerade eine Grenze von meinem Körper, dann probiere ich es nochmal mit Dehnen, dann probiere ich es vielleicht nochmal mit Meditieren und gucke, ob vielleicht noch was anderes im Argen liegt. Dann dehne ich nochmal und dann gehe ich nach 3 Tagen wieder laufen und dann entweder funktioniert es wieder, was ja meistens so ist. Wenn ich wirklich früh anfange, dann habe ich ja meistens keine lange Pause, die ich einlegen muss. Oder wenn es halt wirklich so schlimm ist, dann muss man auch mal sagen, okay, es ist mal 2-3 Wochen. Dann, genau, ist es eben so. Wie gesagt, mir ist einfach auch aufgefallen, dass das leider schon so gang und gäbe ist, dass man das immer mal wieder an jeder Ecke hört, dass man das trotz Schmerzen macht. Und wir haben halt nur den einen Körper. Das ist so der dümmste und klügste Spruch zugleich, den ich so kenne, ja, aber es ist nun mal so. Wir haben diese eine Gesundheit, wir haben diesen einen Körper. Und ich ziel halt irgendwie da drauf. Man kann ja auch, wenn man es richtig anstellt, kann man das Laufen wirklich lebenlang betreiben. Ne? Ja. Ob du jetzt 20 bist oder später 60 oder 70. Ich meine, so Leute gibt's. Ne? Ja. So Leute kenne ich, aber ich kenne auch die andere Seite. Und das habe ich in einer der letzten Folgen schon erwähnt. Da hatten wir darüber gesprochen, wie viele Wettkämpfe zu viel sein könnten. Da hatte ich mal so den Beispiel gebracht, dass ich schon mit den Jahren habe ich schon einiges so erlebt, so von anderen Läufern, die ich so begleitet habe, so auf ihren Weg. Und dass fast kaum jemand noch dabei ist von denen. Weil sie entweder ausgebrannt sind, nichts vom Laufen wissen wollen, weil sie verletzt sind, ne, weil sie einfach so zahlenorientiert waren, dass wenn sie ihre Ziele geschafft haben, und die haben sie geschafft, und zwar deutlich, was Schluss sozusagen. Ja. Ne? Okay, ich habe mein Ziel erreicht. Was gibt es noch zu erreichen? Ja, ich widme mich was anderen. Aber dafür ist das Laufen zu schön. Ne? Also, und das heißt ja auch nicht, dass man die ganzen Ziele nicht erreichen kann. Nur es geht eben darum, nochmal vielleicht so eine... Das Ganze zum Lebensstil zu machen. Genau. Und einfach seine ganz eigene Motivation des Ganzen zu finden. Ja. Und wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, wenn man das erstmal hat und wenn man diese Passion gefunden hat, dann interessieren dich Zeiten vielleicht nicht mehr ganz so wie vorher. Und ich glaube, das bringt viele Leute dazu, eher über die Grenzen zu gehen. Das glaube ich ganz sicher. Ja. Ja. Es ist ja auch oft so, dass, da habe ich auch einen interessanten Artikel gelesen aus den Staaten, dass gerade bei Läufern, die in Wettkämpfen entweder die GPS-Uhr nicht funktioniert hat oder sie die Uhr vergessen haben oder irgendwas war und sie nach Körpergefühl gelaufen sind, gerade dann die besten Leistungen gebracht haben. Ja, witzig. So eine Erfahrung habe ich auch mit einem Kumpel gehabt, ja, der seine Uhr verloren hat oder vergessen hat irgendwie. Ja, und das hört man immer wieder. Es gibt so einen kanadischen, das ist ein Profi-Marathoner, der läuft ohne Uhr. Mhm. Und der läuft wirklich auf höchstem Niveau. Ne? Beziehungsweise er läuft, glaube ich, schon mit einer Uhr, aber guckt die im Training überhaupt nicht an. Er wertet die Daten erstmal zu Hause aus, dann am Computer. Und ich meine, wenn wir dahin kommen würden, also das ich finde das super. Also das ist zumindest was, ne, was ich jetzt so ein bisschen so auf dem Schirm habe. Ich laufe zwar mit einer Uhr, aber ich beachte sie auch nicht. Ich habe da eine Uhrzeit. Ne? Ja, genau, das mache ich auch so. Genau. Und was auch eine coole Idee ist für sowas, wenn man denn will, ich habe das am Anfang dann so gemacht, weil es mir wirklich auch mal wichtig war, wirklich nicht auf die Pace zu gucken. Und man hat irgendwie diesen Drehmoment des Handgelenks und man guckt dann doch nochmal, man hat es einfach. Ich habe dann angefangen, mir einfach Karten auf meine Uhr zu laden und dann die Karte zu starten. Denn entweder bin ich wirklich nach Karte gelaufen, weil ich irgendeine Route hatte, die ich jetzt unbedingt mal laufen wollte. Oder ich hatte dann halt diese Karte und habe dann gesehen, oh, schön, da bist du. Ja, also, weil bei meiner Uhr konnte man dann von dieser Funktion auch irgendwie nicht weg auf die Pace umschalten. Also das hat mir dann in die Karten gespielt, weil ich dann wirklich keine Chance hatte zu sehen, wie schnell laufe ich jetzt gerade. Mhm. Also man kann sich auch selber einfach mal austricksen, weil ich glaube, vieles ist so automatisiert mittlerweile. Also bei mir ist das auch dieser Blick auf die Uhr. Ich habe mittlerweile auch häufig die Uhrzeit einfach drin. Und mittlerweile ist es... Und ich finde das auch, das hat irgendwie auch so einen guten, also so einen positiven Effekt, jetzt auch so ein bisschen so damit zu spielen im Training, das habe ich so die letzten Male gemacht, ich laufe jetzt, was weiß ich, einen bestimmten Kilometer, den merke ich mir und dann rate ich so im Geiste, was laufe ich jetzt ungefähr für eine Pace. Mhm. Und dann schaust du einfach mal, ne? Einfach so ein bisschen, um das Laufgefühl zu üben. Ne? Wie daneben liegst du oder liegst du überhaupt daneben? Vielleicht triffst du ja die Pace, weil das ist auch oft so, das höre ich oder habe früher von dem einen oder anderen Läufer, so den 80er Jahren unterwegs war, gehört, die sind ja wirklich komplett ohne Uhren gelaufen, aber die konnten wirklich wie ein Uhrwerk eine bestimmte Pace laufen. Ja. Ne, wenn der eine sagt, okay, ich laufe jetzt mal was ich 10er in 4er Pace, dann ist er das gelaufen. Ohne Uhr. Mhm. Ne, also das geht. Ne? Also das, heutzutage wird das wahrscheinlich kaum jemand hinbekommen und auf die Uhr zu schauen. Die schwimmen noch ganz gut. Ja, die können, das stimmt. Die fahren jetzt mal in so einer Geschwindigkeit. Die kriegen das noch hin, aber die können unter Wasser halt auch schlecht auf eine Uhr gucken oder so. Ja, stimmt, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, Körpergefühl ist so immens wichtig. Ja. Aber ich glaube, das zeigt mir auch an deinem Fall, dass das in die positive Richtung geht, weil wenn sich auch schon aus deiner Erzählung höre ich so heraus, dass du auf jeden Fall einige Interessenten hast, ne, und so weiter, dass das in die positive Richtung geht, dass die Leute daran interessiert sind, ne, und ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass der eine oder andere da Interesse dran hat. Oder beziehungsweise das so auch schon so macht, ne? Dass der da jetzt irgendwie nicht auf die Uhr schaut oder dass er sagt, ach, weißt du, ich laufe, mir ist es egal, ob ich jetzt, ich laufe auch Marathon, aber ob ich da jetzt 3:30, 3:45 oder 3:20 laufe, wer interessiert sich denn dafür? Ne? Ja, also, aber also genau, und trotzdem darf man ja auch so Ziele haben. Natürlich, klar, natürlich. Sich, also ich glaube, was eben auch immer noch so ein ganz großes Problem ist, man identifiziert sich manchmal so krass total. Mit dem Ziel. Ne? Ich bin 3:30 auf dem Marathon oder irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich glaube, wenn man es einfach mal eine Zahl sein lässt und dann drauf losläuft und genau. Vielleicht wirklich... Und sich also einfach mal überraschen lassen. Ja, vielleicht muss man es wirklich mal machen. Also ich finde es gerade ganz spannend, dass du das sagst, mit, ne, dass man vielleicht ohne Uhr viel schneller läuft. Vielleicht muss man die Uhr auch einfach mal... Also, ja. Weil ich die Uhr, stell mir gerade so vor, ich laufe einen Marathon und habe keine Uhr dabei und ich fühle mich gerade total verloren. Wirklich, weil wonach laufe ich denn dann? Das, also irgendwie reizt mich das gerade, das einfach mal auszuprobieren. Vielleicht muss man es mal machen. Ich wollte das letztes Jahr machen in Frankfurt. Leider, wie gesagt, meine komplette Saison hat sich überschlagen und ich habe das den Gedanken dann verworfen. Beziehungsweise ich bin ja gar nicht in Frankfurt gestartet, weil ich ein paar Wochen vorher in Ultra gelaufen bin. Mhm. Aber den Gedanken hatte ich letztes Jahr in Frankfurt, zwar jetzt mit einer Uhr zu laufen, aber die Uhr abzudecken bzw. abzukleben. Mhm. Und komplett nach Gefühl zu laufen. Ne? Zwar jetzt schon irgendwie im Training auch zu trainieren und zu einfach mal zu gucken, so wie ich das jetzt mache, einfach zu laufen, ne, mit einer Uhr, aber nicht darauf zu schauen und zu versuchen, ein gewisses Tempogefühl zu entwickeln und das dann halt auf den Marathon zu übertragen. Mhm. Steht nach wie vor auf meiner To-Do-Liste. Mal gucken, ob und wann ich das mache, aber das ist schon auf jeden Fall auch ein sehr, sehr reizvoller Gedanke. Ja, aber das ist schon krass, was für eine Sicherheit einem so eine Uhr auch gibt, ne? Ja, weil ich hätte jetzt, also wenn ich jetzt wirklich mal so ehrlich zu mir bin und mir überlege, was passiert denn, wenn du die Uhr beim Marathon einfach zu Hause auf dem Tisch liegen lässt, dann kommt auf einmal doch wieder dieses Teufelchen, was dann sagt, aber dann weißt du ja gar nicht, ob du jetzt dann die 3:30 schaffst, weil du kannst es ja nicht checken, aber man geht gar nicht von der Möglichkeit aus, dass man dann ja vielleicht auch viel schneller läuft oder viel besser, als man es vielleicht mit Uhr könnte. Also man wird ja irgendwie dann auch, ich weiß nicht, ob das durch die Medien kommt oder weil es halt jeder macht. Man wird ja so ein bisschen darauf getriezt, dass du eine Laufuhr brauchst und dass du nur damit ein tolles Training absolvieren kannst. Oder? Ja, es wird überhaupt nicht hinterfragt, ne? Weil ich meine, es kommen jedes Jahr tolle neue Uhren, ne? Und ich meine, die Marken, die überschlagen sich, ne? Ja. So, und die Uhren, die können immer mehr und immer mehr. Und das einfach hin und wieder das mal zu hinterfragen, ist schon, ich finde, ne, schon eine ziemlich gesunde Art und Weise, da an das Ganze heranzugehen. Weil, wie gesagt, sonst ist es sehr, sehr einseitig. Mhm. Und das Laufen hat wirklich, das werde ich nicht müde zu betonen, das Laufen hat viel mehr anzubieten, als ständig auf jetzt mit der Uhr auf eine bestimmte Zeit und nur mit der Uhr zu laufen. Yeah. Ja, da gibt es viel mehr als das. Das ist einfach so, absolut. Ja, und trotzdem sind Uhren was Tolles. Und auch Bestzeiten sind was Tolles, wie gesagt. Und was richtig cool ist, ist tatsächlich, das kann ich eigentlich nur empfehlen, ist, wenn du die im Training abdeckst und damit läufst und dann das Ganze auf Strava oder wo auch immer hochgeladen wird, ne, und du das dann auf einmal siehst, dann denkst du ja, okay, das hatte ich jetzt aber... Weil dann reflektiert man auch so ein bisschen, weißt du? Dann denkt man auch so ein bisschen darüber nach, was man gemacht hat. Ne? Ja. Du denkst so, okay, da in dem Abschnitt habe ich das Gefühl, was schneller. Ne? Und die Pace zeigt jetzt was anderes. Oder hier war ich, oh, die war hier ganz schön flott. Das hat sich gar nicht so angefühlt. Solche Gedanken gehen mir dann halt durch den Kopf. Ja. Ne? Aber was halt so viel wichtiger ist, dass man das so ein bisschen reflektiert. Ne, dass man auch so, nicht einfach, wenn man jetzt nach Hause kommt von dem Laufen, einfach zack und Lauf abgeschlossen, auf Strava hochgeladen, fertig, ich gehe zum nächsten über, sondern auch so ein bisschen so ein bisschen den Kopf mitspielen lässt. Ne? Was ging mir durch den Kopf? Ne? Oder wie waren halt eben so die Splits? Ne? Das kann man da so in der Form gut mit einbeziehen. Also da lässt sich schon wirklich sehr viel machen, ne? wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ne? Weil viele gehen einfach, du gehst einfach raus, läufst deine 10 Kilometer, deine Hausrunde, kommst nach Hause und jetzt muss ich nochmal einkaufen, die Wäsche machen und dann jetzt noch das und jenes. Und, ne? und der Lauf ist vergessen. Und das ist wirklich schade. Und für sowas sind ja so Tools wirklich total schön. Also ich mag das auch echt gerne. Es wird ja dann irgendwo hochgeladen und man guckt ja abends nochmal in jegliche Apps irgendwie rein und sieht es dann vielleicht nochmal. Und kann sich dann dadurch auch einfach nochmal in Erinnerung rufen. Ja, das habe ich heute gemacht und das war gut. Genau. Also, ja. Ja, absolut. Also das, da gibt es auch weil super viele. Manchmal habe ich sogar selbst das Gefühl, dass man die anderen mehr beobachtet als das, was man selbst tut. Ja. Ne? Ja, gerade so auf Strava. Ne? Also du checkst eher, was hat der und der und der gemacht und so weiter. Also man sollte sich aber viel mehr auf sich besinnen. Ne? Also, so ein bisschen zu schauen, was man selber da jetzt irgendwie geleistet hat. Ne? Ich meine, klar, also, natürlich soll man auch die anderen auf die anderen schauen, aber ja, auch so die eigene Leistung da nicht schmälern. Wenn es dich motiviert, auf die anderen zu schauen, dann auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe auch so ein paar Leute, wo ich jedes Mal wieder denke, boah, cool Einheit. Aber wenn es mit dir irgendwie was macht, das ist irgendwie, also ich kenne auch so Sachen, die guckt man sich mal an und dann kriegt man auf einmal so einen Stich und denkt sich so, oh, warum kann ich das nicht, ne? Warum kann ich nicht so schnell laufen? Warum krebs ich noch bei der und der Zeit rum und kann nicht mal? Und wenn so Gedanken anfangen, dann, man kann jetzt bei Strava auch die Leute nach Priorität ordnen. Ja, stimmt, ja. kann man ja gucken, wer, also ne, also ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich finde die Idee eigentlich auch gar nicht schlecht, dass man sich ja die Leute auch nach oben holen kann in den Feed, wo man weiß, hey, die pushen mich. Oder, ja, klar. Ja. Also, um es kurz zu machen, das hat auch sehr viele gute Seiten. Ja, wie gesagt, definitiv. Ne? Also, das ist wie fast mit allem. Ne? Alles ist, die Dosis macht das Gift, sag ich mal. Ne? Und das gilt für Strava wie vieles andere im Leben auch. Ne? Das ist einfach so. Ja, und ich glaube, wie gesagt, wenn man wirklich bei sich bleibt, selbstliebend mit sich ist, seine Motivation mehr oder minder gefunden hat, mal abseits von den Bestzeiten, dann merkt man auch, dass einem das so mehr oder minder egal wird, was so andere machen. Also das ist mir schon auch aufgefallen, also man ist da nicht mehr so auf der Suche und guckt, oh, was macht der. Man kann sich dann auch eher einfach mal freuen. Also man lässt dieses Konkurrenzdenken mal fallen, weil das ist ja auch das, was so schön ist am Laufen. Laufen kann eben einfach jeder. Jeder macht es irgendwie anders, aber jeder hat auch einen anderen Background. Ja? Natürlich laufe ich jetzt nach 3 Jahren relativ passable Zeiten. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich als Kind immer draußen war, dass meine Eltern immer irgendwas gemacht haben, was mit Radfahren, Inliner schwimmen oder sonst was zu tun hatte. Deswegen bin ich noch lange keine Leistungssportlerin, aber trotzdem habe ich einen ganz anderen Background als jetzt jemand, der in seiner Kindheit viel vom Fernseher gesessen hat und dann mit 25 sich gedacht hat, oh, ich packe jetzt mal die Laufschuhe aus. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen und trotzdem laufen wir alle und trotzdem haben wir alle einen Grund, warum wir es tun. Und das muss uns klar sein, wir brauchen nicht anfangen zu denken, oh, die kann das viel besser oder der läuft viel schneller und viel weiter und warum kann ich das nicht? Das wäre total vermessen und es wäre auch uns gegenüber voll unfair. Und es wäre auch allen gegenüber unfair, die, das finde ich nämlich auch, man hört ja auch gerne mal so, ach, ich wäre auch gerne so motiviert wie du und ich würde ja auch gerne mal die und die Zeit laufen, aber ich kann es einfach nicht. Ich finde es auch manchmal fast ein bisschen respektlos, weil viele Leute wissen ja gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Also was man auch wirklich alles macht, um dann vielleicht doch mal eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Kilometeranzahl in der Woche. Ja, man hat ja doch so Ziele, die man sich setzt. Was das bedeutet, das zu erreichen, da reicht es nicht, wenn du einmal die Woche dir die Laufschuhe anziehst und dich dann beschwerst, dass du nicht vorankommst. Ich meine, das sind so dahergesagte Sachen, aber was ich einfach sagen will, ist, man muss immer die Gesamtheit sehen. Genau. Man muss immer ganzheitlich an die Sache rangehen. Definitiv. Und mit diesem schönen Satz zum Schluss würde ich gerne mal so ein bisschen das Thema wechseln. Ich meine, wir könnten uns jetzt darüber noch weitere 2 Stunden unterhalten. Das ist gar kein Thema. Genau. Das könnte ins Unendliche gehen, definitiv. Also ich sehe schon, wir liegen da komplett auf der gleichen Welle. Ja, sehr schön. Freut mich auch. Ja. Was ich dich gerne noch mal fragen würde, ist, was sind denn so deine Ziele für dieses Jahr? Was hast du dir so persönlich für dieses Jahr vorgenommen? Also erstmal habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, sehr selbstliebend an die Sache ranzugehen. Also ich habe nicht gesagt, es wird das Jahr vom Ultra oder das Jahr der Marathon-Bestzeit, sondern ich lasse es tatsächlich jetzt einfach erstmal das Jahr so ein bisschen auf mich zukommen. Ich habe mich jetzt für Hamburg angemeldet. Je nachdem, ob der stattfindet, habe ich da das aber auch erstmal so ein bisschen der Lisa zugeschrieben, dass ich sie einfach pace, so lange wie ich pacen kann. Und ja, wenn sie mir zu schnell wird, dann lasse ich sie ziehen und laufe meinen Marathon ins Ziel, weil ich einfach jetzt dieses Jahr noch nicht so viele Kilometer machen konnte, einfach weil ich noch Sportprüfungen hatte und so. Und das hatte auch Priorität und deswegen ist das auch okay. Aber es kann ja auch sein, dass ich mit dir ins Ziel komme. Das ist natürlich das wäre natürlich cool. Ziel. Wie gesagt, das kann man ja auch aussprechen, wenn es nicht klappt. Das sehen wir dann. Und dann ist natürlich gebucht der Brüder Grimm-Lauf, weil der einfach für mich Tore geöffnet hat letztes Jahr. Das war der Wahnsinn. Wie gesagt, da bin ich wirklich über mich hinausgewachsen. Das ist auch einfach ein Rennen, was mir liegt, dadurch, dass es über mehrere Etappen geht und ich glaube, ich jemand bin, ich kann mich nicht bei einem Lauf komplett verpulvern, was mir dann in die Karten spielt, weil ich dann immer noch ein paar Körner aufgespart habe und dann halt am Ende von 5 Etappen war ich dann schon wirklich fertig. Und dann das Einzige, was ich sonst noch geplant habe, was aber ein bisschen zwanghaft geplant ist, ich wollte ja letztes Jahr im Taubertal die 71 Kilometer laufen, habe die dann frühzeitig gecancelt und habe die dann natürlich gut geschrieben bekommen, den Startplatz für dieses Jahr. Okay. Das heißt, es wäre jetzt irgendwie doof, dieses Startgeld komplett in den Sand zu setzen, deswegen habe ich mich jetzt natürlich angemeldet. Noch nicht mit dem Ziel, den wirklich zu laufen tatsächlich. Also, der ist ja erst im Oktober. Ich werde einfach sehen, wo mich die Reise hinführt. Also wenn ich merke im Sommer, dass ich es schaffe, total viele lange Läufe zu machen und dann werde ich den mit Sicherheit auch laufen. Und das ist ein Traum und ich möchte auf jeden Fall auf die Ultradistanzen in irgendeiner Weise dieses Jahr. Aber wer weiß, vielleicht wird es dann auch wieder was Selbstorganisiertes Ende des Jahres, weil man nichts anderes mehr findet oder keine Motivation mehr hat, einen Wettkampf zu machen. Genau. Und es gibt noch so ein paar schöne Trail-Geschichten hier bei uns im Umkreis, auch übers Jahr verteilt. Da werde ich mal gucken, was man davon macht, weil langfristig ist bei mir schon auch das Ziel, so ein bisschen weg von der Straße zu gehen, weil ich merke, es nervt mich immer mehr. Okay, ja. Aber ich finde, es ist blöd zu sagen, okay, ich habe letztes Jahr noch sehr viel Straße gemacht und mache jetzt nur noch Trail. Da versaut man sich die Gelenke auch ganz gut mit, wenn man Pech hat. Deswegen versuche ich so ein bisschen Mix hinzukriegen dieses Jahr. Es gibt zum Beispiel in Schotten noch so ein Vulkantrail. Yeah. Ja, da habe ich schon viermal dran teilgenommen. Ah ja. Also bis auf ne? Genau. Ja. Das war am die ersten 3 Jahre war es in September. Mhm. Genau, und jetzt ist es im Mai seit letzten Jahr. Ja. Genau, das ist halt sehr nah dran jetzt am Marathon, deswegen überlege ich, ob ich es mache. Auf der anderen Seite ist es auch immer eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn ich das nicht komplett schnell mache, geht es mit Sicherheit auch. Ja, aber also da sind noch so ein paar Sachen offen, wo ich sage, vielleicht dann doch nochmal so ein Traillauf hier und dort. Aber also das sind erstmal so die großen. Abgesehen vom Laufen, ich versuche mir auch immer noch so eine Bewegungsaufgabe zu stellen fürs Jahr. Ich ja, wie gesagt, durchs Sportstudium dann doch auch einige Sachen mache. Ich möchte gerne Ende des Jahres einen Spagat können. Okay. Ja, also man muss es auch mal ansprechen. Das ist für einen Läufer, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung. Und ob ich glaube, das ist unwahrscheinlicher, dass ich das schaffe, als dass ich den 71. Aber du machst Yoga, oder? Regelmäßig. Ja, also dann bist du, glaube ich, gar nicht so weit von entfernt. Ja, aber die Hüftbeuge. Okay. Also es ist. Yoga ist super, finde ich, fürs Laufen, aber ich kriege da nicht mehr Beweglichkeit dazu, habe ich das Gefühl, sondern okay. Ich bewahre mir die Beweglichkeit, die ich eh schon habe, weil gerade so die Beinrückseiten und so durchs Laufen ist halt einfach. Machst du sonst eben eher ein bisschen Blackrollen oder Dehnen oder sonstiges? Oder? Ja, Yoga ist mein Dehnen. Okay. Ich dehne mich sonst auch sehr, sehr viel, glaube ich, auch immer noch mal vorm Fernseher oder so. Von der Blackroll bin ich ehrlich gesagt weggekommen. Mhm. Also ich hatte eine Zeit, da habe ich unheimlich viel auf der Blackroll gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist davon von nie besser geworden. Mhm. Gerade so, als ich die Knieprobleme hatte, da gab es eine Übung auf der Blackroll, die hat wirklich gut funktioniert. Aber ansonsten so dieses Ausrollen oder ja, irgendwie hat es mir immer nur wehgetan. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwas besser macht. Also es ist dann lieber geht mir ähnlich. Ich bin zum Massageball übergegangen. Ich habe so einen Massageball und das ist einfach viel direkter. Ne? Ja. Also eine Black Roll, die ist ja, die nimmt da ne, so einen großen Umfeld quasi mit, ja. Ne? Aber so der Massageball, der bearbeitet halt den Bereich, der wirklich bearbeitet werden muss. Und damit fahre ich echt sehr gut. Also das ist halt eine Sache, die ich halt sehr gerne mache. Ja. Ja. Das sind so, gut, und die Leichtathletikprüfung habe ich ja erzählt. Ne? Also die muss ich auch noch machen. Okay. Ich glaube, das wird jetzt kein großes Ding. Ja, genau. Also es ist ja auch so, also ich habe mich da ja super viel unter Druck gesetzt und auch, glaube ich, viel mehr für trainiert, als ich hätte trainieren müssen. Gerade wenn man eigentlich auch recht sportlich ist. Und da werde ich dieses Jahr einfach entspannter rangehen. Und dann wird das auch verletzungsfrei. Sehr cool. Zwei Sachen habe ich noch, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar zum einen, du bist Veganerin. Genau, und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, da kannst du noch ein bisschen was zu erzählen. Wie lange bist du schon Veganerin? Auch 3 Jahre. Auch drei Jahre, okay. Das war wirklich sehr gleichzeitig. Ach ja, okay. Hat es auch irgendwie das eine mit dem anderen zu tun gehabt oder war das irgendwie eher so zufällig? Nee, es war überhaupt nicht zufällig. Also es hatte miteinander zu tun und zwar, es war wirklich gleichzeitig. Aber wie gesagt, Laufen habe ich ja immer sehr, sehr gerne betrieben, schon auch vorher. Und habe aber, wie gesagt, noch nicht so ein Ziel gehabt von wegen, naja, man könnte ja mal Marathon oder so, weil ich es einfach nicht besser wusste. Aber auch, weil ich immer so gesagt habe, 1-2 Mal die Woche laufen und dann hatte ich aber auch die restlichen Tage Muskelkater. Komischerweise. Und mit der Umstellung zum Veganen, also ich war auch immer laktoseintolerant, also ich wusste schon, dass ich die Sachen eigentlich nicht vertrage. Mit dem Umschwung zum Veganen hatte ich auf einmal diese Muskelkaterbeschwerden einfach nicht mehr. Und dann war es mir auch ein leichtes, wirklich mal zu sagen, ich gehe jetzt 3-4 Mal die Woche laufen, später dann 5-6 Mal die Woche laufen, weil ich gefühlt viel bessere Muskelregeneration hatte. Und das, also es war am Anfang tatsächlich wirklich der Gesundheit geschuldet, dass ich gesagt habe, ich lasse es jetzt weg. Ich bin nämlich auch relativ schnell auf Bewegt gestoßen, die kennt man ja auch mit ihren Podcasts, und habe die gehört und super inspirierende Läufer auch, die sich ja dann auch meistens vegan ernährt haben, denen ich dazu gehört habe und gedacht habe, es ist einfach alles total cool und die Rezepte sind cool. Und es hat sich dann natürlich dann dazu hin entwickelt, dass es ja noch ganz andere Gründe gibt, als nur wegen der Gesundheit kein Fleisch und keine tierischen Produkte zu essen. Genau, was mich dann zu Laufen gegen Leiden gebracht hat. Genau, das ja. Was ja auch noch ja, wirklich eine schöne Geschichte ist. Da bin ich jetzt seit 2 Jahren oder ist, ja, 2,5 Jahren Teammitglied. Ich habe jetzt vor 2 Monaten auch hier in Marburg den Gute-Nacht-Lauf übernommen. Den hat vorher eine Freundin von mir gemacht, die Ise. Und da wir in einer WG gewohnt haben, haben wir uns das da auch schon immer so mehr oder weniger geteilt. Ich habe den immer mal übernommen oder wir haben zusammen gemacht oder so. Und jetzt wurde ihr das ein bisschen viel, weil sie auch nochmal ihre Ausbildung gewechselt hat. Und deswegen habe ich den jetzt dann übernommen vor 2 Monaten. Genau. Ja. Also vegane Ernährung bestimmt schon auch so mein Leben und mein Training mit her. Sehr cool. Also von dem Lauf habe ich schon in Marburg gehört, im Gießen gibt es keinen, gell? Nee, ich glaube, dass der Daniel den mal gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also auf jeden Fall weiß ich, dass es den in Gießen mal gab. Ach ja, okay. Bis vor 2 Jahren oder so. Genau, aber wir haben auch Gießener Laufkundschaft. Ja, glaube ich. Genau. Dann erzähl nochmal, vielleicht für die Hörer so aus dem Gießener Marburger Kreis, wann das immer stattfindet. Ja, kommt vorbei. Also, der Gute Nachtlauf generell findet ja in sehr vielen Städten mittlerweile in Deutschland statt. Und immer zu Vollmond. Das heißt, er war jetzt gestern am Montag und findet dann quasi wieder in einem Monat statt. Ich glaube, das müsste der 10.4. sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. 10.4. oder 8.4. irgendwie so um den Dreh. Und da laufen wir um 20.30 Uhr. Jeder bringt eine kleine Spende mit. Das wird dann an den Tierschutz in irgendeiner Form gespendet, je nachdem, wo es gerade nötig ist. Und dann läuft man quasi zusammen eine kleine Runde, 5 bis 7 Kilometer. Gestern waren wir auch mal 10 unterwegs. Also je nachdem, wer auch da ist, kann man sich das auch anpassen. ja, und hat einfach eine gute Zeit miteinander. Also wir laufen da wirklich nicht schnell oder dass man sich irgendwas beweisen will. Wir passen uns dem Langsamsten oder der Langsamsten an und das ist auch voll okay so. Und haben eben im Hinterkopf, also ich finde das super schön, diese Vorstellung, dass du zwar läufst und manchmal ist man ja auch nur zu zweit, ich bin auch schon alleine gelaufen im Gute-Nacht-Lauf, aber irgendwie laufen ja mit dir trotzdem Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende von Menschen in ganz Deutschland auch. Und das ist eine super schöne Idee. Ja, ja. Stimmt, ja. Vielleicht komme ich auch mal vorbei. Ja, super gerne. Ja. Wie gesagt, ich habe schon von gehört, ich habe mir immer gesagt, gibt es eigentlich in Gießen auch einen, aber ich meine nicht, genau, aber von Marburg hat man schon öfter was gehört. Also von daher, an alle, vorbeikommen. Ja, sehr gerne vorbeikommen. Genau. Ja, vielleicht gibt es ihn auch irgendwann mal in Gießen. Ich habe schon mal gehört, dass eine Freundin da so geliebäugelt hat. Ach ja. Ja. Okay, was es jetzt in Gießen, gut, neuerdings, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber jetzt, was jetzt in Gießen gibt, ist der Parkrun. Den gibt es jetzt auch in Marburg. Ach, den gibt es jetzt auch? Ja, echt? Okay. Okay, also der Marburg ist dann immer irgendwie Gießen voraus. Ja, also ist jetzt das erste Mal stattgefunden. Ich wollte auch wirklich hin, aber ich war ja, wie gesagt, angeschlagen. Ich wusste, ja, ich stehe da an der Startlinie und ich baller dann sowieso und deswegen habe ich gesagt, ich gehe nicht. Und bin nochmal eher locker gelaufen, aber jetzt in 2 Wochen will ich auch mal hingehen. Okay, cool. Ja. Sehr cool. Gut, ich würde sagen, zum Schluss, wie gesagt, also wir könnten uns noch mal weitere 2 Stunden halten, gar kein Problem, aber irgendwann muss man, genau, irgendwann muss man einen Schlusspunkt setzen. Ja. Wo kann man dich denn so auf den sozialen Netzwerken denn treffen? Und auf deine Coaching-Plattform vor allem, ja, für die Interessenten. Genau, also die Coaching-Plattform nennt sich Lauf ganzheitlich. Gibt es bei Instagram und bei Facebook zusammengeschrieben, da findet man das. Aber bei Facebook ist das auch so ein Business-Profil, also dass man da direkt anklicken kann, Nachricht schreiben oder Preisanfrage oder sowas. Das geht okay. Dann genau, bei Instagram ist es halt wie jede andere Instagram-Seite auch, aber darüber kann man auf jeden Fall auch eine Nachricht senden, wenn man Interesse hat. Und wenn man jetzt an mir als Sportlerin oder private Person irgendwie Interesse hat, dann gibt es halt noch Roadside Story. Mhm. Genau, da, also ich poste jetzt über Lauf ganzheitlich nicht meine sportlichen Erfolge, das fände ich irgendwie ja gar nicht so cool. Das gehört da nicht hin. Aber wen das interessiert, genau, da, obwohl ich da auch jetzt nicht, also ich bin jetzt niemand, der dann schreibt, ich habe jetzt schon wieder die und die Zeit gelaufen oder so. Das ist irgendwie nicht so meins, aber man kann mich da als Sportlerin auf jeden Fall auch finden unter Roadside Story. Genau. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für das sehr, sehr coole Interview. Ja, ich habe zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dir auf jeden Fall sportlich und jetzt auch mit deiner Coaching-Karriere auch mir viel, viel Erfolg. Dankeschön. Bitteschön.